Erster liebe Brüder, wir schreiben euch wegen der Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus und darüber, wie wir bei ihm versammelt werden. Zweiter, lasst euch nicht so schnell verunsichern oder erschrecken, auch wenn jemand behauptet, dass der Tag des Herrn schon da sei. Es spielt keine Rolle, ob diese Nachricht von einem Geist, einer Rede oder einem Brief kommt, der angeblich von uns stammt. Dritter, lasst euch von niemandem täuschen, denn zuerst muss der große Abfall vom Glauben geschehen und der Mensch der Sünde erscheinen, der dem Verderben geweiht ist. Vierter, er ist der Gegner, der sich über alles erhebt, was als göttlich oder heilig gilt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und behauptet, er selbst sei Gott. Fünfter, erinnert ihr euch nicht mehr daran, dass ich euch diese Dinge bereits erklärt habe, als ich noch persönlich bei euch war? Sechster, ihr wisst auch, was ihn zurzeit noch zurückhält, damit er erst zu der Zeit erscheint, die für ihn bestimmt ist. Siebter, die geheime Macht der Gesetzlosigkeit ist zwar schon am Werk, aber sie wird erst voll sichtbar, wenn derjenige weg ist, der sie momentan noch aufhält. Achter, dann wird dieser Gesetzlose öffentlich auftreten, aber der Herr Jesus wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und ihn durch den Glanz seiner Ankunft vernichten. Neunter, das Auftreten dieses Bösen geschieht durch die Kraft des Satans, der mit großen Taten, Zeichen und vorgetäuschten Wundern arbeitet. Zehnter, er benutzt jede Art von Ungerechtigkeit, um die Menschen zu täuschen, die verloren gehen, weil sie die Wahrheit nicht geliebt haben, um gerettet zu werden. Elfter, deshalb lässt Gott zu, dass sie von einer starken Täuschung beeinflusst werden, damit sie schließlich der Lüge glauben. Zwölfter, so werden alle verurteilt, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern stattdessen Freude an der Ungerechtigkeit hatten. 13. Wir müssen Gott aber immer für euch danken, ihr vom Herrn geliebten Brüder, weil Gott euch von Anfang an zur Rettung erwählt hat. Dies geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch euren Glauben an die Wahrheit. 14. Dazu hat er euch durch die gute Nachricht berufen, die wir verkünden, damit ihr an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilhaben könnt. 15. Bleibt deshalb standhaft, liebe Brüder, und haltet euch fest an den Lehren, die wir euch mündlich oder durch unsere Briefe weitergegeben haben. 16. Unser Herr Jesus Christus selbst und Gott, unser Vater, haben uns geliebt und uns durch ihre Gnade ewigen Trost und eine gute Hoffnung geschenkt. 17. Mögen sie eure Herzen ermutigen und euch Kraft geben, damit ihr in allem, was ihr sagt und tut, das Gute fördert.